Yeah. I question everything. Sometimes I let it slide. Sometimes I'm trying to hit the sack, but I can't rest my mind. And sometimes I don't feel like myself, but that's alright. 30,000 feet procrastinating on a flight. Sometimes I can't eat unless the reef has been alight. Sometimes I can't speak because this demon is inside. Sometimes I do recall I used to bar and they would sigh. It's funny how them very same bars got me signed. I ain't interested in these beings. I'm driving around the country like I'm fleeing. Yeah. Last week I played in Italy and Switzerland. I'm feeling like a real European, a real human being. Check the pattern and the colours that I'm seeing. Get your vibe, forget the others, they're all dreaming. Talk to me about problems that you're dealing. I'm emotionally invested with my feelings. Eddie's got me staring at the ceiling. Open your mind, and that's where I'll be. I always have those days where nothing makes sense to me. When I'm all in my head, it feels like you care. You're making it feel so I know that you're there. You know, I know. Step into the function in my puffer with my puff inside the baggie and my trackie that I'm cleaning. Basement like a dungeon in a place I know my onions. If they at me, guarantee I'm never tweeting. I mean it. Border whipping motorways, then I'd be set to seeing it. Always thought the golden days would happen when you speak it. I manifested all that I'm achieving. And I ain't even in the race you're running, not competing. I'm deep in. I know you've got yourself overthinking, but I know you find a way. I'll try my best to work it out with you. I know you've got too many things scattered in your mind at this time. But let me be the one. We'll be right back. my opinion, but it's our opinions about certain things. And that's what I always say about jazz. I'm not afraid to die. sentiment. All I did was try, and these words are my testament. I gave you anything and everything, I know you tried to settle in. It's just another thing I'm wrestling with. You ease the pain with some gentleness. Unsure what the motive is. I know you weren't meant for this. Tides turn and we start to drift. Tides turn and we start to drift. And I feel like I already I tasted blood. I forgot how good this was. Oh, honey, it's a fucked up world. Can't you see the fun in that? Somebody better hold me back. My God, just do it. I'm so done thinking through it. Cause I got bruises. Doing something stupid. Oh, honey, it's a fucked up world. We'll be right back. Ihr hört immer noch Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. An den Decks in der letzten Stunde war BDJ. Und gleich übernehme dann ich Topsturvy für die nächste Stunde. Und Code Red gibt es jeden Samstag 22 bis 1 Uhr hier im freien Radio für Stuttgart. Und online unter www.code-red-fm.de. Die finale Stunde gibt's dann von Matix.

so choose one. Heartbeat be bumping on nights of the drum. When you play on with the drum, it will make you feel numb. This style is identical to none. It don't make them roll like Aphrodite, dripped out Ed Hardy. We big sad in the rave, dropping smileys. I wanna rip that we're back in the 90s. A couple Guinness, yeah, that'll do nicely. I never thought that I'd have been on the sound in a body.

streams, it's the fiends that are winning. Got you drowning in a sea of opinion. Dirty waters I can see from beginning. Algorithm make a hero from a villain. Got the choker sack grinning while you move like a minion. I ain't down, so I move kinda different. Move kinda different. That they swimming, cause in these streams it's the fiends that are winning. Got you drowning in a sea of opinion. Dirty waters I can see from beginning. Algorithm make a hero from a villain. Got the choker sack grinning while you move like a minion. I ain't down, so I move kinda different. Move kinda different. Samstagabend, ihr hört immer noch Code Red auf dem freien Radio für Stuttgart. An den Decks bin gerade ich, Chops Turby. Davor gab es Mucke von BDJ. Und wenn ihr uns beide mal in, naja, Personalunion wäre jetzt falsch, aber zusammen sehen und hören wollt, am 3. Oktober im Kulturbunker in Stuttgart, bei Bassbezirk. Jede Menge Bassmusik, Drum and Bass, Dubstep, UK Garage, Dub. Kommt vorbei, 3. Oktober, Kulturbunker in Stuttgart. Später gibt's noch Sounds von Matix und Code Red jeden Samstag 22 bis 1 Uhr hier im Freien Radio für Stuttgart. Oh. Thank you. environment. Hustle. Das war's jetzt von meiner Topsigkeit. Weiter geht's hier mit Matix. Noch bis um 1 Uhr hier im Freien Radio für Stuttgart und online unter www.code-red-fm.de. Da gibt's dann noch die ganze Sendung zum Nachhören, zum Download und die Tracklists. Diesmal auch vollständig versprochen. Right. Aus der Wäsche wie gekaut und ausgesprochen. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn da? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Mann, Alter, was willst du von mir? Mensch, denkst du wirklich, du holst hier? Ey, nicht, wenn ich noch Platten mach, denn das, wo das bleibt, angesagt. Zieh einen derben Style an Deck und lauf auf mein Pop weiter weg. Der Style aus Hamburg Beach, der ist sweet, sweet, sweet. Das, was du hörst, mein Freund, heißt Hit, die Ärsche gibt's im Videoclip. Ich sag, ihr braucht nicht sauer sein, nur der Zaun seht wirklich genauer rein. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Nada? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga, ist ein Party-Track. Leg den hier auf, ist meine Party-Lack. Und oh, was gehen die Leute ab? Und oh, was macht der Typ mit Rap? Ich bring ihm wieder Tanzen bei und rauch da auch noch Pflanzen bei. Ihr wisst das bei dem ganzen Bereich, Kindern in den ganzen Schrei. Doch das ist nicht so wesentlich, wie ob ich dich vom Tresen krieg. Weil krieg ich dich nicht, geht's nicht. Doch hab ich dich, beweg ich dich. Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht, Mann? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Seid ihr down? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Sicher, Digga. Ist alles klar? Sicher, Digga. Seid ihr da? Ich frag dich, wie sieht das denn aus? Wie Bass im Haus, alle Rassen aus. Ey, kein Ding, Digga, das Ding hat Swing. Von Kings Side, Digga, die Kings Side Swing. Beweg dich schon, mach mit, komm her. Wer einmal Blut schlägt, will noch mehr. Und das Assad Laster, war noch Zaster. Was von Kasper? Hast du das? Nein, deiner Asbach, meiner Neo. Komm frisch wie für Penadeo. Penadeo, Penadeo. Penadeos, Penadeos. Thank you.

just keeps coming. Because my youth. My 89 end up in a rubble, my youth. You know, see that we are struggle, my youth. So why you want to stop a man trouble, my youth? So nobody come round here and start no war. Nobody come, got too much blood, I go far. It's man in the jungle, sticky in the jungle. We'll be right back. asleep. We'll be right back. car, switch. Tapetenwechsel, ich reiß meine Wände ein. Halt dann nicht mehr fest, verbindlich beide Hände frei. Kleine letzten Worte, weil das wird schon nicht das Ende sein. Siegel in die Fensterscheibe, steige in den Bock ein. Lass mich schon verblitzen, das sind Fotos für die Presse. Red, white, green, light, battle to the level. Tätowier mir meinen Namen, bevor ich mich vergesse. Der nächste Typ ist besser, weil ich krieg direkt auf die Fresse. sad and I can't break through. There's no talking to you. It's so sad that you're leaving. It takes time to believe it. But after all said and done, you're gonna be the lonely one. Oh, do you believe in love after love? I can feel something inside to say. I really don't think you're strong enough. Do you believe in love after love? I can feel something inside to say. I really don't think you're strong enough. Das war's jetzt langsam mit Code Red hier auf dem Freien Radio für Stuttgart. An den Decks fahren für euch der BDJ, meine Wenigkeit der Top Servi und dieser Robin hier. Hat mich gefreut. Rampapam. Code Red gibt's wieder jeden nächsten Samstag und jeden Samstag hier bei hier im Freien Radio für Stuttgart. 22 bis 1 Uhr. Und den Herrn BDJ und meine Topsigkeit werdet ihr am 3. Oktober bei Bassbezirk im Kulturbunker in Stuttgart sehen. Jetzt gehabt euch wohl, kommt gut durch die Nacht und wir hören uns nächste Woche bei Code Red.